Andacht am 28.06.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Gott loben. Hinter mir liegt eine wunderbare und interessante Nacht. Ich lag lange wach und dachte nach. Dann bat ich Gott um einen prophetischen Traum. Ich werde den Traum nicht mit euch teilen, weil ich selbst noch damit beschäftigt bin. Heute hatte ich ein starkes Gefühl, eine Sehnsucht, Psalm 8 zu lesen. Ich habe ihn viele Jahre lang geliebt und in unterschiedlichen Bibeln studiert. Heute beschloss ich, ihn in der Passion-Übersetzung zu lesen. Bevor ich die Bibel öffnete, verbrachte ich Zeit mit Jesus. Und ich hatte das Gefühl, ich sollte ihn einfach preisen. Es war nur ein sanfter Impuls, ihn einfach zu loben. Ich entschied mich, diesem Gefühl zu folgen. Ich begann, ihn zu loben und zu preisen. Da geschah etwas Außergewöhnliches. Etwas wurde freigesetzt in mir. Es blubberte und ich konnte es nicht stoppen. Die Bibel sagt in Hebräer 13, dass es unser Opfer ist, Gott zu preisen. Das heute früh war ein Opfer des Lobes. Im Natürlichen, wisst ihr, hatte ich viel mehr das Bedürfnis, für ein Wunder zu glauben, für meinen besten Freund aus Amerika. Wir haben erst gestern Abend erfahren, dass er Krebs hat und nur noch wenige Wochen leben wird. Als ich heute früh da saß und in meinem Geist dieses Gefühl hatte, Gott und Jesus einfach zu loben, folgte ich diesem Gefühl. Es ist wirklich kaum in Worte zu fassen. Es hat sich verselbstständigt. Über eine Stunde lang lobte ich nur Gott mit meinen eigenen Worten, ohne Musik. Ich sprach einfach aus, was mir so kam. Freunde, schaut, was in Johannes Kapitel 7, Vers 37 und 38 steht. Wenn wir durstig sind, sollen wir zu ihm kommen und trinken. Und aus uns sollen dann Quellen lebendigen Wassers fließen. Viele Menschen wissen nicht, wie das geht. Wir sind Experten dafür, aus jeder anderen Quelle zu trinken, aber nicht von Jesus. Wenn mein Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist und Jesus in mir lebt, muss ich lernen, von innen heraus zu leben. Wenn ich so lebe, dann blubbert es einfach und blubbert und blubbert. Ich sprach Worte, die ich nicht geplant hatte. Es war einfach etwas, was aus mir herauskam. Und wenn ich mir zuhörte, war ich erstaunt, was ich sagte. Das war mein Geist, der ausdrückte, was Gottes Geist aussprach. Wie viel erlauben wir dem Heiligen Geist, unser natürliches Leben zu kontrollieren? Wie viel darf er unsere Gefühle kontrollieren? Wie viel darf er uns in unseren Umständen leiten? Was würde geschehen, wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten ließen? Wir erwarten immer Gottes Hilfe von außen, aber der Heilige Geist ist in uns drin. Nur von dort aus kann er handeln. Dann geschah noch etwas. Aus der Quelle in mir entsprang ein Brunnen größter Freude. Statt traurig zu sein, dass mein Freund am Ende seines Lebens steht, er hat eine Frau und zwei jugendliche Kinder, war ich voller Freude. Ich sagte so zu Gott, Herr, ich möchte dir heute nicht danken, sondern dich preisen. Denn danken hat zu tun mit dem, was du tust. Lobpreis aber drückt aus, was du bist. Ich möchte dir heute für nichts danken, was du getan hast oder tust, sondern dich preisen, weil du einfach gut bist. Wenn ich mir selbst zuhöre, bin ich ganz erstaunt. Das ist wirklich eine gute Theologie. Denken wir darüber nach, wie wir Gott sehen. Wir sind es in unserem Leben gewohnt, Gott zu benutzen. Wir benutzen Gott und das Gebet, um zu erhalten, was wir wollen. Wir müssen wirklich aufhören, auf die Dinge um uns herum zu schauen. Wir müssen unser Augenmerk auf ihn legen. Ich bin froh, dass ich das vollbrachte Werk am Kreuz verstanden habe und weiß, was ich durch das Kreuz schon alles erhalten habe. Mir geht es nicht mehr ums Bekommen. Hat Jesus durch das vollbrachte Werk am Kreuz bewirkt, dass wir mit ihm alles erben? Ja, klar. Hat uns Gott durch das vollbrachte Werk am Kreuz alles gegeben? Sicher. Aber das soll nicht unser Fokus sein. Wenn wir nur darauf schauen, werden wir nicht danach trachten, ihm zu gefallen. Die Bibel sagt, seid dankbar für alles. Aber in Momenten, wo man sich nicht danach fühlt, dankbar zu sein, wenn gerade mehr Fragen da sind als Antworten, wenn man dann immer mehr versucht zu bekommen, was man möchte, dann verliert man den Blick darauf, wer Gott ist. Er ist Herr. Er ist Gott. Deshalb ist er würdig, gelobt zu werden. Er verdient Dank für das, was er tut, aber er verdient Lob für das, was er ist. Was wäre geschehen, wenn ich diesem kleinen Gefühl nicht nachgegeben hätte? Zunächst habe ich das wohl. Ich hatte nicht viel geschlafen, als ich dann sehr früh aufwachte, hörte ich die sanfte Stimme. Reinhard, ich bin's. Stehst du auf? Doch ich dachte, nein, diese Nacht war zu kurz, ich brauche noch ein bisschen Ruhe, um den Herausforderungen des Tages gut begegnen zu können. So schlief ich noch mal ein bisschen. Ich verbringe normalerweise viel Zeit damit, Gott zu danken für meine Freunde, für Bekannte und für die Dinge, die anstehen. Aber heute hatte ich den Impuls, ihn einfach zu loben und zu preisen. Ich bin sicher, die Engel und ich hatten eine wunderbare Zeit miteinander, als wir Gott lobten. Leute, lernt, auf die kleinen Impulse zu hören und darauf zu reagieren. Wir reagieren sehr schnell auf die natürlichen Impulse in uns. Beispielsweise, wenn wir hungrig sind, dann suchen wir uns etwas zu essen. Aber wir reagieren selten und sehr zögerlich auf die geistlichen Impulse in uns. Bitte gib dieser Person diese Summe Geld. Oh, dann beten wir, dann wollen wir eine hörbare Bestätigung, wir fragen Freunde, ob wir das wohl richtig gehört haben und so weiter. Warum folgen wir den Impulsen unseres natürlichen Körpers so schnell und auf die Impulse des Heiligen Geistes reagieren wir so langsam? Denkt darüber nach. Es ist eure Entscheidung. Ich habe wirklich versucht, meine Überzeugung zu verändern, aber ich wäre unehrlich mit mir selbst gewesen. Deshalb, ich glaube ernsthaft, dass wir auf wirklich schwierige und schreckliche Zeiten zugehen. Die Pandemiezeit war eine Trainingszeit und die Kirche hat fast überall versagt. Wenn man ein wichtiges Fußballspiel anschaut, sieht man da 11 Leute Fußball spielen gegen eine andere Mannschaft. Doch die eigentliche Mannschaft hat etwa 30 Leute. Doch es spielen nur diejenigen, die das Training erfolgreich beendet haben. Ich glaube, dass die Pandemie eine Art Training war. Im April 2019 habe ich prophezeit, dass etwas kommen wird, was die großen Kirchen schließen wird und dass eine große Angst die Menschen ergreifen wird. Ich sagte, dass Gott die Kirche herausfordert, sich neu aufzustellen. Was macht man im Training? Man bereitet sich auf das richtige Spiel vor. Wer das nicht oder nicht gut tut, wird vom Trainer zu hören bekommen: Tut mir leid, du bist nicht fit genug. Ich glaube, dass diese Zeit eine sehr wichtige Zeit ist. Gott hat der Kirche Warnungen ausgesprochen und ihr ein Training angeboten. Aber ich glaube, der größte Teil der Kirche hat das Training nicht durchgeführt. Jetzt kommt jeden Moment das Spiel und wer nicht durchs Training gegangen ist, wird auf der Bank sitzen und zuschauen. Mir gefällt die Theologie von vielen Leuten: Alles ist gut, alles wird gut enden. Ich kann mein Herz leider nicht davon überzeugen. Müssen wir vor dem Spiel Angst haben? Wenn wir nicht trainiert haben? Ja. Wenn wir das Training absolviert haben? Nein. Christen brauchen keine Angst haben vor der großen Trübsalzeit. Besser als jede Theologie ist es, wenn wir trainiert haben. Wir durften trainieren und dürfen beim großen Endspiel mitmachen. Dunkelheit liegt auf der Welt, aber wir dürfen scheinen. Wir brauchen keine Angst haben, denn Jesus hat die Welt überwunden. Denkt über diesen Gedanken nach. Jesus hat gesagt: Habt keine Angst. Er sagt: Ich habe die Welt überwunden. Und was machen wir? Die meisten Dinge, die wir tun, machen wir in einer gefallenen Welt, die Jesus überwunden hat. Immer wieder wollen Menschen mich davon überzeugen, dass das, was die Welt tut, wahr ist und dass das, was Jesus tat, nicht wahr ist. Aber sie werden mich nicht überzeugen, sie halten mich für verrückt und radikal. Aber ich tue einfach, was Jesus sagte, dass wir tun sollen. Ich muss in meinem Bereich des Lebens nicht das tun, was die Welt will. Wir müssen lernen, Gott zu preisen, nicht nur ihm zu danken. Wir befinden uns in dieser prophetischen Situation. Ihr dürft jetzt nicht missverstehen, was ich sage. In schwierigen Zeiten wäre es oftmals besser, Gott zu loben, statt ihm zu danken. Denn das brächte uns an einen Ort, wo wir sehen könnten, was vor sich geht. Wir könnten Gottes Sichtweise erkennen. Stattdessen bitten und beten wir nur. Wir haben die falsche Perspektive und denken die falschen Dinge. Selbst zu proklamieren, was er am Kreuz für mich tat, ist nicht die richtige Herzenseinstellung, denn sich nur auf technische Weise anzunähern, das funktioniert nicht. Nur die Annäherung mit dem Herzen hilft wirklich. Frage nicht, bitte nicht. Danke Gott, lobe ihn. In einer Krise befolgen wir oft diesen Rat, aber wir befolgen nur eine technische Anweisung, weil wir durch unsere Umstände so umgeworfen wurden. Bitte vergiss in diesen Momenten alles, was ich dich über ergreifenden Glauben gelehrt habe. Das wäre nur eine Technik. Preise Gott einfach dafür, wer er ist. Denn das wird dein Herz erheben zu ihm über alle Umstände hinweg. Lobe ihn, preise ihn, lobe ihn. So trainierst du für das wahre Spiel. Ich ging dann zu den Psalmen und las Psalm 8 in der Passion-Übersetzung. Vers 1: Herr, dein Name ist so groß und mächtig. Die Menschen sehen deinen Glanz überall. Deine ruhmreiche Majestät strömt von den Himmeln und erfüllt die Erde mit dem Ruhm deines Namens. Seine Majestät fließt vom Himmel. Alle Menschen sehen seine Herrlichkeit und Ehre. Die Menschen brauchen das. Vers 2: Du hast dir durch die Lieder der Säuglinge eine Festung gebaut. Mit dem Chor von singenden Kindern entfaltest du deine Stärke. Diese Art von Lob hat die Kraft, Satans Mund zu verschließen. kindliche Anbetung wird den Wahnsinn derer zum Schweigen bringen, die dir widerstehen. Als ich das las, legte ich meine Bibel wieder weg. Ich konnte nicht weiterlesen. Ich musste überlegen. Wenn Lobpreis die Kraft hat, den Teufel zum Schweigen zu bringen und den Wahnsinn von Feinden zu beruhigen, warum sollte ich dann beten gegen die Pläne Satans? Warum sollte ich in einen geistlichen Kampf ziehen? Ich erinnerte mich an 2. Chronik 20. Die Menschen dort befanden sich in einer wirklich schlimmen Situation. Aber Gottes Macht ist viele Male mächtiger als irgendwelche Umstände. Ein Prophet stand auf. Die Menschen mussten auf ihn hören. Was sagte er? Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst vor dieser großen Menge. Tut die Waffen weg, nehmt die Gitarren und lobt Gott. Das klingt so unvernünftig. Wahre Propheten fühlen das Herz Gottes und deklarieren es. Sie sagen dumme Sachen, weil dies das Herz Gottes ist. Natürliche Menschen sagen dann, er ist verrückt. Aber wer in einfachem Glauben lebt, der lobt einfach Gott. Die Menschen in 2. Chronik 20 taten das und der Feind wurde komplett besiegt. Unser Lobpreis lässt Satan verstummen und bringt die Feinde Gottes zum Schweigen. Statt so viel Energie dafür zu verschwenden, die Umstände zu ändern, dich zu sorgen oder etwas ändern zu wollen, könntest du ihn loben inmitten der Umstände? Frage dich selbst, ob du am Ende das gleiche Ergebnis hättest. Wie haben sie in 2. Chronik 20 Gott gelobt? Preis den Herrn, denn er ist gut und seine Gnade währt ewig. Hey, das ist der Feind, der sie zerstören will. Und sie danken Gott nicht für den Sieg oder für die vielen guten Dinge, die er tut. Sie nehmen auch nichts im ergreifenden Glauben. Sie loben einfach Gott. Wenn alles schief geht, ist Gott immer noch gut. Gott ändert sich nicht, was auch immer geschieht. Also bitte, fragt und bittet ihn nicht dauernd. Lernt ihn zu loben, bis das in euch zur erfrischenden Quelle wird. Das ist ein kraftvolles Prinzip. Damit können wir viele Dinge ganz anders erleben und unser Training gut absolvieren und auch das Spiel gut spielen. Vers 3. Schau auf den Glanz deiner Himmel, dein brillantes und geniales Leuchten in den Himmeln. Wenn ich deinen Mond und deine Sterne anschaue, die wie Juwelen an ihrer Stelle angebracht sind, dann weiß ich, dass du der faszinierende Künstler bist, der das alles gemacht hat. Das habe ich als Kind oft getan. Ich lag im Gras und sagte, Gott, du bist so wunderbar, welch einem wunderbaren Gott diene ich. Ich war damals nur 10 Jahre alt und ich schaute in den Himmel und sah Sterne, die wie Juwelen an ihrer Stelle angebracht sind. Es geht noch weiter. Doch wenn ich aufschaue und solche Wunder und ihre Ausführung sehe, dann muss ich dir diese Frage stellen. Ich liebe den nächsten Vers. Der Psalmist sagt, verglichen mit dieser kosmischen Herrlichkeit, warum willst du dich mit den kleinen, sterblichen Menschen abgeben oder begeistert sein von Adams Söhnen? Er sagt also, ich schaue auf all deine Schönheit, sie ist wunderbar. Warum aber kümmerst du dich um die menschliche, vergängliche Existenz? Und dabei hast du den Menschen fast so schön gemacht wie dich. Du schaust auf die Herrlichkeit Gottes und du staunst. Und dann fragst du, warum kümmerst du dich um mich? Warum gibst du mir so viel Glanz und Ehre, Gott? Nachdem Gott das ganze wunderbare Universum und die Erde geschaffen hatte, von alledem er sagte, es sei gut, schuf er die Menschen, dich und mich, und sagte, es ist sehr gut. Wenn es nach Gott gegangen wäre, würden die Menschen heute immer noch in seinem wunderbaren Garten leben. Dann gäbe es kein Geld und auch nichts anderes, was wir heute für wichtig halten. Da wären einfach du und ich, denn wir sind die, die für ihn sehr wichtig sind. Welch ein wunderbarer, großer Gott! Er machte die Schönheit der Menschen fast so groß wie die seine. Du bist wichtig für ihn. Jede Person ist sehr wichtig für ihn. Denke daran, wir sind wichtig für ihn. In all dem Glanz seiner Schöpfung, für ihn stehen keine Bäume oder Blumen im Mittelpunkt, auch nicht deine Katze oder dein Hund, sondern die Menschen, du. Warum nehmen wir uns heute nicht die Zeit, Gott einfach zu loben, statt ihm zu danken? Macht einen Tag Pause mit Danken. Morgen könnt ihr ihm wieder danken. Verbringt den Tag damit, ihn zu loben. Sagt ihm, wie groß und wunderbar und gut er ist. Ihm gebührt alles Lob. Es folgen prophetische Eindrücke von Reinhard. Jemand hat eine Magen- und Darmentzündung. Du hast dadurch viele Probleme, du bist krank, dir ist sehr rasch übel. Du fragst dich, was los ist, denn du kannst vieles nicht mehr essen. Das macht dich momentan sehr schwach. Du hast kaum körperliche Energie. Der Heilige Geist bringt dir genau jetzt Heilung. Nimm es einfach im Glauben an. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Liebe. In der Autorität dessen, was Jesus sagte, befehle ich der Magen- und Darminfektion zu gehen. In diesem Moment bist du geheilt. Alle geistliche Schwäche muss gehen. Du bist geheilt. Ich sehe, dass hier Menschen mit unterschiedlichen Infektionen in ihrem Körper sind. Ich sehe Blasen- und Harnwegsentzündungen. Ich befehle den Infektionen zu gehen. Du bist geheilt. Ich sehe, jemand hat Nierensteine. Ich sehe, wie die Hand Gottes hineingreift und die Steine entfernt. Es ist jemand da, der gerade starke Schmerzen hat und die Schmerzen sind jetzt sofort weg. Jesus, ich danke dir, dass deine Hand hineingreift und die Steine wegnimmt. Wir setzen die Nieren frei, die Steine sind genau jetzt weg. Sei geheilt von deinem Leiden. Wir danken dir, Jesus. Wir preisen dich, Herr, du bist würdig. Satan muss den Mund halten, niemand ist so wunderbar und schön wie du. Wir loben dich, Herr, den ganzen Tag. Wir preisen dich, du bist wunderbar und perfekt. Lass das Lob von meinem Herzen fließen, wie wunderbar du bist. Jemand wird gerade geheilt von einer Entzündung in den Gelenken und auch andere Leute mit Gelenkbeschwerden werden geheilt. Ich sehe Hüften, die Jesus heilt. Eine Hüfte sieht aus wie falsch platziert. Vielleicht ist es eine Degeneration in der Hüfte. Jesus gibt dir brandneue Hüften. Ich danke dir für alle die Entzündungen in den Gelenken. Ich befehle, dass alle Entzündungen gehen müssen. Die Hüften werden richtiggestellt. Alles wird wiederhergestellt. Neue und perfekte Hüften. Alle geistliche Schwäche muss gehen. Jesus, wir danken dir. Wir preisen dich den ganzen Tag. Du bist so wunderbar und schön. Ich sehe jemanden, der sich in einer verzweifelten Situation befindet. Das Problem hat zwei Ursachen. Erstens verursacht eine in die Brüche gegangene Beziehung dir sehr viel Herzschmerz und zweitens leidest du finanziell, weil die Beziehung zu Ende ist und du weißt nicht, wie du das lösen sollst. Gott sagt, du versuchst, das Herzproblem zu lösen, aber du sorgst dich um deine Finanzen. Ich sage dir, ich bin dein Versorger. Sorge dich nicht um deine Zukunft. Ich möchte das fehlende Vertrauen in deinem Herzen konfrontieren. Bring es vor mich. Ich bin dein guter Vater. Dann wird das Beziehungsproblem kein Problem mehr für dich sein. Du wirst einen tiefen Frieden in dir haben und du wirst mir so tief vertrauen. Die Dinge werden besser sein, als du es dir je vorstellen könntest. Leute, ich gehe. Ich habe einen wunderbaren Tag vor mir. Daniel und ich müssen viel arbeiten. Dies ist vorerst mein letzter Tag für längere Zeit, wo ich mit Daniel arbeite. Morgen müssen wir einen ganzen Tag damit verbringen, für Brasilien Kids Care zu arbeiten. Wir überlegen, ob wir in Sao Paulo zwei Waisenhäuser übernehmen. Wir werden also für Brasilien Kids Care und für das Waisenhausprojekt in Sao Paulo arbeiten. Danach verreisen wir entweder zu unseren Waisenhäusern im Nordosten von Brasilien oder zu meinem besten Freund nach Amerika. Das werde ich heute entscheiden. Danke euch, dass ihr immer mit uns seid. Er liebt euch, ihr seid ihm wichtig. Gebt ihm heute die Ehre, er ist es wert. Er ändert sich nicht, auch wenn es gerade nicht gut für dich aussieht. Danke fürs Zuhören.